Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Hey, der Strafnitz-Hülfensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwerten und der Sauerkraut. Hey, der Flutensack der Flerben. Und wenn ihr wisst, ein Strapf. Und der Blitzensack der Knütz. Hey, ich bleibe noch Strapf mit der Ach. Demokratie stank, Liberty stank, Frischbrecken stank. Diese geniale Rede ist Filmgeschichte. Der große Diktator. Charlie Chaplins beißende Satire auf Adolf Hitler und die Nazis von 1940 ist ein zeitloses Meisterwerk. Sein Schöpfer ist bis heute Kult und Vorbild für Filmschaffende auf der ganzen Welt. Chaplin beeinflusst bis heute eigentlich jeden Filmemacher, der ihn sieht. Das kann man sofort erkennen. Wenn Sie hier in der Vorlesung bei den Filmstudenten Chaplin zeigen, können Sie davon ausgehen, ein paar Wochen später probieren die selber sowas aus. Jeder, der eine Komödie zu erzählen hat und körperbetonten Humor einbaut, der kommt an Chaplin nicht vorbei. Und das können Sie live im Kino sehen. Sagt Professorin Michaela Krützen, Inhaberin des Lehrstuhls für Medienwissenschaften an der Hochschule für Film und Fernsehen München. Chaplin brachte und bringt die Menschen zum Lachen und Weinen. Vor allem als Tramp, seiner berühmtesten Figur. Kurt Tucholsky war fasziniert. Die Gegend betritt ein kleinerer Mann mit einem kleinen schwarzen Hütchen, einem Stöckchen, einem Schnurrbärtchen. Er geht, wie noch nie ein Mensch auf dieser Welt gegangen ist. Er watschelt rasch und eilfertig auf zwei Füßen, deren Spitzen ganz nach auswärts gedreht sind. Er hat schwarze, fast traurige Augen und er sieht bekümmert in die Welt, weil es nun doch gleich einen Kummer geben wird. Richtig, da ist er. Der verarmte Landstreicher mit dem großen Herzen ist seinem Schöpfer ganz nah. Hunger und Armut hat Chaplin am eigenen Leib erlebt. Einen Teil seiner Kindheit verbringt er in Londoner Armenhäusern und in Schulen für Waisen und mittellose Kinder, wo Prügelstrafen an der Tagesordnung waren. Im Armenhaus lebten wir wie unter einer Wolke von Traurigkeit, schreibt Charles Spencer Chaplin in seinen Memoiren. Nicht lange nach seiner Geburt am 16. April 1889 in London trennen sich seine Eltern. Der Vater trinkt und bleibt regelmäßig den Unterhalt schuldig, obwohl er als Sänger zeitweise großen Erfolg hat. Er stirbt jung, mit 37 Jahren. Die Mutter kann Charlie und seinen Bruder Sidney nicht ernähren und so landet die Familie immer wieder im Armenhaus. Hannah Chaplin hat zudem psychische Probleme und wird mehrfach in Irrenanstalten eingewiesen. Auch sie war Künstlerin, trat vor ihrer Krankheit als Tänzerin und Sängerin auf. Die Brüder beten die Mutter an, wie Chaplin schreibt. In jenem dunklen Kellerraum in der Oakley Street entzündete Mutter für mich das sanfteste Licht, das die Welt je gekannt und das Literatur und Theater mit den größten und reichsten Themen beschenkt hat. Liebe, Mitleid und Menschlichkeit. All das wird später der Tramp verkörpern. Aber zunächst wird der junge Charlie Mitglied einer Holzschuh-Tanztruppe. Er ist erst 9 Jahre alt, als er mit ihr auf Tournee geht. Der Tanz wird später zu einem wesentlichen Element seiner Komik. Alles, was ich mache, ist Tanz. Ich denke in Begriffen des Tanzes. Ich glaube in City Lights ganz besonders. Das blinde Mädchen, ein wunderschöner Tanz. Für mich ist das ein Tanz. Einfach reine Pantomime. In Lichter der Großstadt kann man beobachten, welch hinreißender Tänzer Charlie Chaplin ist. Um einem blinden Blumenmädchen zu helfen, will der Tramp mit Boxen Geld verdienen. Das Leichtgewicht hat natürlich keine Chance. Aus dem Boxkampf wird ein Boxtanz. Leichtfüßig weicht der Tramp seinem Gegner aus, wirbelt um ihn herum, ist mal vorn, mal hinten, versteckt sich hinter dem Ringrichter und stiftet grazil tänzelnd heillose Verwirrung. Das ist hohe Slapstick-Kunst, die leicht aussieht, aber hart erarbeitet ist. Der Kampf wurde 4 Tage geprobt und an 6 Tagen gedreht, schreibt sein Biograf David Robinson. Das ist die Musik eines anderen berühmten Tanzes aus Goldrausch. Ebenfalls eine ikonische Szene, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Der Tramp hat zwei lange Brötchen auf Gabeln gesteckt und legt mit ihnen ein hinreißendes Tänzchen aufs Parkett. Chaplins Genie erzeugt dabei die wunderbare Illusion, dass keine Brötchen, sondern die koketten Beine einer Tänzerin zum Cancan umherwirbeln. Bei der Premiere des Films 1924 in Berlin geriet das Publikum bei dieser Szene so außer Rand und Band, dass sie der Kinobetreiber sofort wiederholen ließ, was zu noch wilderem Applaus führte. Durch den Humor sehen wir im scheinbar Rationalen das Irrationale, im scheinbar Bedeutenden das Unbedeutende. Der Humor sorgt dafür, dass die Bösartigkeit des Lebens uns nicht ganz und gar überwältigt. Seinen Humor kann der junge Chaplin in der Bühnentruppe von Fred Karno erproben. Der wichtigste Theatermann Englands hat das Talent engagiert und der 17-Jährige nutzt die Chance, denkt sich eigene Gags aus, improvisiert auf der Bühne und das Publikum brüllt vor Lachen. Es ist eine gute Schule. Die Medienwissenschaftlerin Michaela Krützen. Chaplin hat sein Handwerk ja durch die Bühne natürlich gelernt. Also im Vaudeville bzw. in der Music Hall gab es solche Nummern und das ist eine unglaubliche Erfahrung, die man da macht, weil man ja im direkten Reaktion des Publikums erkennen kann, was Timing eigentlich wert ist. Bald wird er sein Gespür für Timing in den Slapstick-Fabriken Hollywoods beweisen. Als er mit der Karno-Truppe auf Amerika-Tournee geht, bekommt er ein Angebot beim Film. Mit 24 Jahren verlässt Charles Spencer Chaplin London und zieht nach Los Angeles. Amerika packte mich. Hier ist es richtig, sagte ich mir. Hier gehörst du her. Amerika. Es wird eine Liaison aus Hass und Liebe werden. Seine Stummfilmkarriere beginnt in den Keystone Studios. Hier werden Filme wie am Fließband produziert. Meist gibt es kein Drehbuch, die Szenen werden improvisiert. Eines Tages verlangt Studioboss Mack Sennett von seinem Schauspieler, schminken Sie sich irgendwie komisch. Statt sich komisch zu schminken, entdeckt Chaplin in der Requisite die Zutaten für den künftigen Tramp. Ausgebeulte Hosen, riesige Schuhe, Spazierstock, schwarze Melone. Im Augenblick, da ich Sennett gegenübertrat, nahm ich das Wesen der Figur an. Wissen Sie, dieser Bursche ist sehr vielseitig. Er ist ein Tramp, ein Gentleman, ein Dichter, ein Träumer und ein einsamer Bursche. Er möchte die Menschen glauben machen, er sei ein Wissenschaftler, ein Musiker, ein Herzog oder Polospieler. Und dabei ist er durchaus imstande, fortgeworfene Zigarettenstummel aufzuheben oder einem Säugling seinen Lutscher wegzunehmen. Ja, wenn die Gelegenheit es verlangt, wird er sogar einer Dame einen Tritt in den Allerwertesten versetzen, aber wirklich nur dann, wenn er sehr aufgebracht ist. Die ganze Filmcrew brüllt vor Lachen über diesen Gentleman-Landstreicher. Und bald tun das auch die Kinobesucher. Beim Schaffen einer Komödie ist es paradox, dass das Tragische oft das Lächerliche hervorbringt, weil das Lächerliche, wie ich glaube, eine Haltung des Trotzes ist. A Star is Born. Der Künstler, der mit den Studioregisseuren sehr unzufrieden ist, weil sie seine Komik zum Teil nicht verstehen, nutzt seine zunehmende Popularität und setzt durch, dass er alle seine Filme selbst schreiben und Regie führen kann. Er ist ein Vorreiter für den Autorenfilm der 60er Jahre, sagt Michaela Krützen. Bei Chaplin kriegt man noch sehr früh auf den Punkt, dass es jemanden gibt, der eine Bildsprache hat, die unverwechselbar ist, der eine Erzählhaltung hat, die unverwechselbar ist. Ja, Chaplin ist einer der frühen und großen Autoren des Kinos. Ein Autor, der sich nicht scheut, Gefühle zu zeigen. Brutaler Slapstick gemischt mit Sentiment. Das ist neu und spätestens seit The Kid sein Markenzeichen. Das Melodram um ein ausgesetztes Kind, das der Tramp großzieht, zeigt Chaplins Fähigkeit, sowohl Tränen als auch Gelächter hervorzubringen. Lachen und Weinen erzeugt der Perfektionist auch durch Musik. Hier parodiert er eine kurvige Schöne in einer frei erfundenen Sprache in City Lights. Die Musik zu den meisten seiner Filme komponiert er selbst. Er hat sehr genaue Vorstellungen, wie sie klingen sollte. Ich versuchte, elegante und romantische Musik zu komponieren, um meinen Komödien einen Rahmen zu geben, der mit dem Charakter des Tramps kontrastierte. Die Arrangeure haben das selten verstanden. Sie wollten, dass die Musik komisch sei. Aber ich erklärte ihnen, dass ich keine Konkurrenz wünschte. Das Universalgenie, das alles selbst macht, will bald auch von den Studios unabhängig sein. 1919 gründet er mit Mary Pickford, Douglas Fairbanks und David Ward Griffith seine eigene Filmgesellschaft, die United Artists, an der er bis 1953 Anteile halten wird. Eine Frau in Paris ist der erste United Artists Film. 1925 folgt Goldrausch, dann The Circus. Swing, little girl, swing high to the sky. Swing, Little Girl, aus dem Film Circus, für den er 1929 seinen ersten Oscar erhält. In diesem Jahr wird die Trophäe zum allerersten Mal verliehen. Die Karriere des ehemaligen Armenhäuslers verläuft atemberaubend. Er ist ein Glücklichmacher. Die Menschen lieben und verehren ihn auf der ganzen Welt, fiebern jedem neuen Film entgegen. Der Meister des Slapstick löst einen ungeheuren Hype aus. Einen Eindruck davon vermittelt David Robinson in seiner Biografie Chaplin, sein Leben, seine Kunst, anlässlich der Premiere von Lichter der Großstadt 1931 im Los Angeles Theater. Die Premiere ging als die großartigste Veranstaltung dieser Art, die Hollywood je erlebt hatte, in die Legende ein. Die LA Police war seit dem frühen Nachmittag im Einsatz, um die Massen zu kontrollieren, die die Innenstadt verstopften, in der Hoffnung, einen kleinen Abglanz des abendlichen Glamours erhaschen zu können. Der Verkehr war lahmgelegt und Schaufensterscheiben von Kaufhäusern wurden durch den Druck der Massen eingedrückt. Zwischendurch drohte die Polizei mit dem Einsatz von Tränengas. Großen Erfolg hat der 1,60 Meter große Künstler auch bei den Frauen. Aber nicht alle bringen ihm Glück. Erst mit der vierten Ehefrau gibt es ein Happy End. Er hat eine Vorliebe für junge Frauen. Mildred Harris und Lita Gray sind 16, als Chaplin sie heiratet. Beide Ehen dauern nicht lange und enden in schmutzigen Rosenkriegen, die von der amerikanischen Presse und puritanischen Sittenwächtern weidlich ausgeschlachtet werden. 1936 wird Paulette Godard, Hauptdarstellerin in vielen seiner Filme, Ehefrau Nummer 3. Auch diese Verbindung scheitert, wird aber in beiderseitigem Einvernehmen geschieden. Oft ist er so warmherzig und sanft, wie ein Mensch nur sein kann. Oft ist er rücksichtslos. Er scheut das Rampenlicht, aber es fehlt ihm, wenn er nicht darinnen steht. Er ist unsagbar scheu, steht aber nur zu gern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Als geborener Einzelgänger weiß er doch um die Faszination der Masse. So charakterisiert ein Freund den Menschen Charlie Chaplin. Der Schriftsteller Thomas Burke hat dessen Widersprüche treffend analysiert. Der schüchterne Chaplin verkehrt mit den Großen dieser Welt. Einstein, Adorno, Cocteau, Picasso, Churchill, Buñuel, Stravinsky, Gandhi. Nur eine kleine Auswahl. Thomas Mann, Leon Feuchtwanger und vor allem Hans Eisler zählt er zu seinen Freunden. Der Komponist war oft mit Bert Brecht bei ihm zu Gast. Chaplin konnte zwar mit Brecht nicht so viel anfangen, erzählt Eisler, aber hingegen war der Brecht ein Chaplin-Kenner, Catexorché, also einer der besten Chaplin-Kenner, nicht? Und wir haben ja auch Abende verbracht, wo wir den Chaplin nur gewisse Details seiner Filme wiedererzählt haben, worauf wir alle wahnsinnig gelacht haben. Das war Abendunterhaltung. Erinnern sich noch Charlie in dem Film Modern Times. Jetzt haben wir ihm berichtet, wie das auf uns gewirkt hat. Das genügt ja für 3 Stunden Unterhaltung. Charlie Chaplin ist ein politischer Filmemacher, ein erklärter Pazifist. Diesen Standpunkt macht er radikal klar in Monsieur Verdoux, der kurz nach dem Krieg 1947 in die Kinos gelangt. Ich glaube, Monsieur Verdoux ist der klügste und brillanteste Film, den ich bisher gemacht habe. Die Story enthält einen diabolischen Humor, bittere Satire und Gesellschaftskritik. Verdoux ist ein Blaubart, ein Bankbeamter, der durch die Wirtschaftskrise seine Stellung verloren hat. Um seine verkrüppelte Frau und seine Kinder zu ernähren, ermordet er reiche alte Frauen, die er dann beerbt. Bei seinem Prozess und seiner Hinrichtung zeigt er keine Reue, sondern führt an, dass staatlich legitimierter Massenmord die logische Fortsetzung von Geschäftemacherei sei. That's business. That's the history of many a big business. Wars, conflict. Stelle man heutzutage nicht überall Vernichtungswaffen her? Mit eiskalter Berechnung? Er sei ein Amateur, verglichen mit den legalisierten Massenmördern im Kriege. As a mass killer, I'm an amateur by comparison. Ein Mord macht zum Mörder, Millionen zum Helden. Ob Mörder oder Held, wird durch die Zahl entschieden. One murder makes a villain, millions a hero. Numbers sanctify, my good fellow. Mit derart radikalen Ansichten macht sich der Filmemacher in den USA nicht nur Freunde. Kritische Reaktionen gab es schon bei Moderne Zeiten, seinem letzten Stummfilm von 1936, in dem er den Wahnsinn einer automatisierten Arbeitswelt parodiert. In einer riesigen Fabrikhalle arbeitet der Tramp im Akkord. Er muss am Fließband Schrauben festziehen. Als der Takt gesteigert wird, kommt er nicht hinterher, dreht völlig durch, schraubt und schraubt schließlich alles, was ihm in die Quere kommt, sogar die Blusenknöpfe der Sekretärin. In die Geschichte meines Lebens erzählt er, wie er auf die Idee kam. Ein Journalist erzählte mir in Detroit vom Fließbandsystem in den Fabriken. Es war eine erschütternde Geschichte, wie die Großindustrie gesunde junge Männer aus der Landwirtschaft anwarb, die nach 4 oder 5 Jahren am Fließband geistig und körperlich zusammenbrachen. Auch von diesem Film sind legendäre Szenen im Gedächtnis haften geblieben. Wie der Tramp in das riesige Räderwerk der Maschine gerät und wieder ausgespuckt wird. Oder wie die Fütterungsmaschine, die natürlich Zeit sparen soll, durchdreht und ihn mit Suppe und anderem Essen überschüttet. Die Medienwissenschaftlerin Michaela Krützen. Was bei Chaplin besonders ist, ist zum einen, in welcher Perfektion diese Nummern bestehen, über welche Länge das komisch sein kann und wie perfekt es choreografiert ist. Und zum anderen, wie er das Ganze in große Geschichten einsortiert. Chaplin macht also den großen Wurf, nicht klein-klein, komische Tortenschlacht aneinandergereiht, sondern das ist eingebaut in einen großen Zusammenhang, eine ganze Geschichte. Der große Diktator wird eine seiner größten Geschichten und sein erster Tonfilm. Er agiert in einer Doppelrolle, als jüdischer Friseur und als Diktator Anton Hinke. Die beiden gleichen sich aufs Haar. Regisseur Alexander Korda hatte ihm vorgeschlagen, einen Hitler-Film zu machen, da Hitler denselben Schnurrbart habe wie der Tramp. Chaplin hielt erst nicht viel davon, denn der Tramp war ein Produkt des Stummfilms. Undenkbar, dass er sprechen durfte. Aber ganz plötzlich wurde es mir klar. Natürlich. Als Hitler konnte ich die Massen großtuerisch in ihrem Jargon bearbeiten und so viel sprechen, wie ich wollte. Als Tramp konnte ich dann mehr oder minder still bleiben. Ich brauchte 2 Jahre, um die Story zu entwickeln. Dachuten. Dachuten. Und der Strift, das Sauerkraut mit der Dachuten. Ey, der 14. Feinder mit der Dachuten. Ey, der 14. Erklärten. Und der Strängelchen mit der Hulten Flöten. Und der Blätzen Sektor Elten. Besick, besick. Dachuten. Chaplin trifft den Duktus der Hetzreden Hitlers perfekt. Auch seine Mimik und Gestik hat er genau studiert. Das zeigt sich beim berühmten Tanz mit der Weltkugel, eine beeindruckende Choreografie. Hier die Szene, wie sie Chaplin selbst im Skript festgelegt hat. Hinkel geht zum Globus und streichelt ihn, wie in Trance. Sanfte Klänge treiben in dem Raum. Hinkel hebt den Globus auf und stupst ihn mit dem linken Handgelenk in die Luft. Er schwebt wie ein Ballon und fällt wieder in seine Hände. Er stupst ihn mit seinem rechten Handgelenk und fängt ihn. Er beherrscht die Welt, tritt sie bösartig weg, sieht sich im Spiegel, spielt Gott. Ein Ballett des Größenwahns, das Adolf Hitler der Lächerlichkeit preisgibt. Allerdings bekannte Chaplin später: Hätte ich etwas von den Schrecken in den deutschen Konzentrationslagern gewusst, ich hätte Der große Diktator nicht zustande bringen, hätte mich über den mörderischen Wahnsinn der Nazis nicht lustig machen können. Aber ich wollte unbedingt ihren mystischen Unsinn über eine reinblütige Rasse zum Gespött werden lassen. Als Der große Diktator 1940 gezeigt wird, ist die Reaktion in den USA gespalten. Trotz der Kritik wird Der große Diktator Chaplins erfolgreichster Film. Aber die Stimmung dreht sich gegen den Künstler. Das Amerika, das er einst so freudig betrat, schüttet in den nächsten Jahren Kübel von Hass gegen ihn aus. Er erlebt eine schwere Zeit, findet aber 1943 endlich die Frau fürs Leben. Ona, die Tochter des Dramatikers Eugene O'Neill. Bei näherer Bekanntschaft setzte Ona mich immer wieder durch ihren Sinn für Humor und ihre Toleranz in Erstaunen. Immer konnte sie mit den Augen des anderen sehen. Aus diesem Grunde und aus vielerlei Gründen mehr verliebte ich mich in sie. Ona O'Neill ist 18, Chaplin 54. Sie heiraten, bekommen 8 Kinder und bleiben zusammen bis zum Schluss. Werf den Ausländer aus dem Land. Chaplin der Undankbare. Kommunistenfreund. Der Komiker wird angefeindet, verleumdet und bespitzelt. Vor allem katholische sowie rechte, konservative Kreise wie die American Legion boykottieren seine Filme, werfen ihm Nähe zum Kommunismus und mangelnden Patriotismus vor, weil er noch immer britischer Staatsbürger ist. Er wird vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe zitiert. Ich bin kein Kommunist und habe in meinem ganzen Leben keiner politischen Partei oder Organisation angehört. Ich bin, was Sie einen Friedensapostel nennen mögen, schreibt er dem Gremium, vergeblich. FBI-Boss Edgar J. Hoover will ihn aus dem Land haben. Als Chaplin 1952 in London weilt, verweigert er ihm die Wiedereinreise. Charlie Chaplin hat dies befürchtet und kann sein Vermögen in Sicherheit bringen. In einer öffentlichen Erklärung trennt er sich von dem Land, das ihm einst so viel bedeutete. Ich bin zur Zielscheibe von Lügen und diffamierender Propaganda mächtiger reaktionärer Gruppen geworden, die durch ihren Einfluss und mit der Unterstützung der amerikanischen Regenbogenpresse eine ungesunde Atmosphäre erzeugt haben, in der freiheitlich gesinnte Personen abgekanzelt und verfolgt werden können. Unter diesen Bedingungen sehe ich mich nicht in der Lage, meine Filmarbeit fortzusetzen, und ich habe daher meinen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten aufgegeben. Bis zu seinem Tod am 25. Dezember 1977, er ist 88 Jahre alt, lebt Charles Spencer Chaplin mit seiner Familie am Genfer See in der Schweiz. 3 Filme dreht er noch: Rampenlicht, Ein König in New York und Die Gräfin von Hongkong mit Sophia Loren und Marlon Brando. Ein einziges Mal kehrt Chaplin in die USA zurück. 1972 nimmt er seinen Ehren-Oscar in Empfang. Es gibt minutenlange Standing Ovations. Das amerikanische Filminstitut wählt ihn auf Platz 10 der größten amerikanischen Filmlegenden. Nur eine kleine Wiedergutmachung für einen großen Mann, über den Bob Hope sagte: Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in seiner Zeit gelebt haben.